Hallo und herzlich willkommen hier bei A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise für eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun geht's los mit A, der Kurzform von Ach. Und weiterhin klassische Besetzung mit Dominik, Jürgen und meiner Wenigkeit im Philipp. Das war doch mal eine klassische Eröffnung. Ja. Aber das ist eine klassische Besetzung, das hat irgendwie so eine Wertigkeit. Irgendwie. Ja. Ja, hallo, wir haben auf unserer Homepage den Qualitätspodcast. Stimmt. Von daher, natürlich ist diese Wertigkeit vorhanden. Von Tag 1 an behauptet. Ja. Wer besorgt mir eigentlich eine Xbox Series X zum Start? Chirp. Chirp. Chirp. Okay. Also dann. Vielleicht ja Eddie, der mir eine E-Mail geschrieben hat. Der schreibt nämlich: Hallo Philipp, du hast letztens gesagt, du hättest nachdem keine dir der Dominik nicht geantwortet hat. Ja, eine für dich. Doppelpunkt, Auflösung. Grüße, Eddie. Und ich lese vor. Hinweis 1. Als Sohn eines Schweizer Pfarrers wuchs ich im schönen Rienen, Kanton Basel, auf. Und da wüsste ich erstmal gerne, woher weiß ich, dass das wirklich schön ist. Das sagt man einfach. Es so. Steht und da. Ist ja auch, schöner ist ja auch im Auge des Betrachters und das ist ja auch subjektiv und der hat halt einfach positive Assoziationen und wer bist du, der ihm vorschreibt, ob ihm das gefällt oder nicht und überhaupt? Da hast du natürlich völlig recht, stimmt. Hinweis 2. Während meiner Grundschulzeit wurde mir der Mathematikunterricht gestrichen. Zum Glück konnte mein Vater einen Privatlehrer organisieren, der mir alles Nötige beibrachte. Ich hätte auch gern, dass mir mein Mathematikunterricht gestrichen worden wäre. Jetzt frage ich mich auch, was man da anstellen muss, dass einem der Mathematikunterricht gestrichen wird. Ich sehe, ihr habt nicht genug ausprobiert. Und vor allem in welcher Farbe? Welche Farbe hatte denn das Matheheft bei euch immer? Rot. Auch bei mir rot. Ich weiß nicht mal mehr, was ich letzte Woche irgendwie gemacht habe. Was soll ich denn wissen, wie mein Matheheft aussah? Manche Sachen brennen sich ein. Nee, das nicht. So wie vielleicht Hinweis Nummer 3, wofür ich mich jetzt schon für das Vorlesen entschuldige. Nachweislich las ich für diesen Unterricht das Buch, und jetzt wird's holperig, Behend und Hübsch Rechnung durch die kunstreichen Regeln Algebrae so gemeinlich die Kos genannt werden von Christoph Rudolf. War der auch Schweizer? Das weiß ich nicht. Aber ich finde die Grammatik bzw. die Schreibweise von verschiedenen Worten in diesem Satz bzw. in dem Buchtitel sehr verwirrend für mich. Also immer wenn so zwei Hinweise rund um einen Themenkomplex gehen, dann wittere ich ja sehr stark eine dahingehende Entwicklung des Themas. Ich mache jetzt mal das Oberthema Mathematik auf. Aber hast ja, du mehr, schon... Mehr kommt auch nicht. Okay. Also, okay. Hinweis 4. Im Alter von 13 Jahren schrieb ich mich an der Uni Bern zum Studium ein. Er sich selber. Konnte der da schon schreiben? Ja, scheinbar. Zumindest seinen Namen. Okay. Dem Wunsch meines Vaters folgend studierte ich Theologie, Philosophie, Hebräisch und Griechisch. Mathe war gestrichen, wa? 3 Jahre später, mit 16, erhielt ich meine Magisterwürde. Zum Glück überredete einer meiner Lehrer, Johann Bernoulli, meinen Vater, mir zu erlauben, ein Mathematik- und Physikstudium anzuschließen. Ich sag doch, Mathematik. Der alte Bernoulli. Mhm. Der war's nicht, ne? Sozusagen. Was haben wir denn da so für Mathematiker? Nee, der war nicht dein eigener Lehrer. Was haben wir denn da so für? Ja, vielleicht war es ja Bernoulli Senior. Weiß man ja nicht. Also nach da glaube ich alles. Nach da glaubst du alles? Ja. Da kann bei Mathematik muss man ja, da muss man ja auch immer nur so ein paar Begriffe und Konstanten und Namen so vielleicht durchgehen. Pythagoras war es auch nicht. Euler fällt mir noch ein. Fibonacci. Nee, der war. Sie haben recht. Es ist Leonhard Euler. Nein, echt doch. Jürgen! Das war ja mal ein Zufallstreffer vom Blinden Huhn. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn Jürgen gerade stark besoffen in eine Kneipe gegangen wäre, die ersten drei Frauen einfach mal angesprochen hätte mit ganz schäbigen Sprüchen und eine sagt, ja klar, natürlich. So genau den Vibe hast du es jetzt gerade hier gegeben. So. Und er ist jetzt selber überrascht, dass es klappt. Ja. Dann geht er noch irgendwie die Uni, irgendwie schreibt drei Abschlussarbeiten, am nächsten Morgen weiß er nichts mehr davon. Wer bin ich, euch zu widersprechen? Story of my life. Also tatsächlich habe ich mal wieder keine Ahnung, wer das sein soll. Wer Euler ist? Ja. Also dann hast du aber in deinem Matheunterricht gepennt. Ja, habe ich auch. Also bitte, wer? Aber Bernoulli, hast du den schon mal gehört? Ja. Alles klar. Ich lese einfach die Hinweise weiter vor. Fünftens, mit 19 wurde mir eine Stelle an der Kaiserlichen Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg angeboten. Eigentlich wäre ich lieber Professor in Bern geworden. Naja, St. Petersburg war auch okay. Hinweis 6. Ich war 24, da klappte es dann doch mit der Professur. Ich wurde zum Professor für Physik berufen. Viel später dann, ich war in meinen 50ern, wurde ich gebeten, einer deutschen Prinzessin Nachhilfeunterricht zu geben. Dies tat ich, schriftlich, in 200 Briefen, nachzulesen, ist dies heute im Buch Briefe an eine deutsche Prinzessin über verschiedene Gegenstände aus der Physik und Philosophie. Das ist quasi das Homeoffice von damals. Mhm. So wie wir heute einen Videocall machen. Ja. War das einfach Remote-Nachhilfe. Und vor allem, ich frage mich, ob ihr vorher gesagt habt, nee, du, ich schreibe die Briefe frei alle nochmal ab, ne? Und dann werden die verlegt. Tatsächlich wurde dieses Buch bereits zu meinen Lebzeiten ein riesiger Erfolg in Europa und den USA und wird bis heute noch neu aufgelegt. Wow. Warum? Naja, weil sie Prinzessin ist. Also, warum, ist doch, ne? Alles super irgendwie hier. Wissenschaft und Prinzessin. Wissenschaft und Boulevard. Ja, irgendwo schon, ne? Das ist das. Dieser Yellow Press. Mhm. Hinweis 7. Während meiner Laufbahn verfasste ich 866 Publikationen. Nach mir sind benannt 5 Gleichungen, 7 Formeln, 2 Theoreme, 6 Konstanten und Zahlenfolgen, 8 Funktionen. Soll ich noch weiter ausführen? Tatsächlich. Was, 6 Konstanten? Ja. Beschloss die wissenschaftliche Gemeinde irgendwann, dass nichts weiteres mehr nach mir benannt werden sollte. Die Entdeckungen sollten dann lieber den Namen dessen tragen, die als zweites entdeckt wurde. Ja. Alter, wie massiv geowned hat der Mann bitte, das ist ja der Wahnsinn. Kennt sich ja keiner mehr aus, wenn alles nur noch Euler heißt am Ende. Es ist aber wirklich so. Also ich habe ja Informatik studiert und da kommt der Euler auch mal vorbei und du denkst am Anfang so, hä, ist das jetzt wieder Euler? Ja, ist auch Euler, aber das andere. Und du denkst so, hä, warum heißt das jetzt auch Euler? Das ist total verwirrend. Also ich verstehe wirklich, dass man irgendwann gesagt hat, man nennt jetzt nichts mehr Euler, es reicht. Aber ich muss auch tatsächlich, ich meine, es gibt ja diese eine Eulersche Zahl, die man auch in der Schule nennt und ich hätte dir jetzt auch nicht mehr erklären können, was die genau, wie die genau funktioniert oder was da genau der Einsatzzweck davon ist. Hast du das parat, Philipp? 2.718. Ja, okay. Aber so, wofür die verwendet wird? Ich krieg's nicht mehr komplett sauber erklärt. Also da halte ich jetzt zu sehr den Anspruch, dass ich das ordentlich erklären will. Da würde ich doch gerne an den Nussschale-Podcast verweisen, der bestimmt eine Folge dazu hat. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich sehe es nicht auf die Schnelle, aber bestimmt hat er eine. Also ich weiß noch, es spielt irgendwie eine Rolle bei Logarithmen, aber ich krieg's auch nicht mehr hin. Naja. Ja, schön. Hinweis 8, geboren wurde ich 1707. Da ich in meinem Leben ziemlich produktiv war, zog sich das Publizieren aller meiner Werke ein wenig hin. 1911 begonnen, eine Gesamtausgabe meiner Werke zu erstellen. Stand 2018, es fehlen immer noch 5 Bände. BTF. Ja. Hinweis 9, den kennt man auch noch. Laplace, ein anderer berühmter Mathematiker, soll zu sein. Den kenne ich. Sehr gut. Sollte seinen Schülern gesagt haben, lest Platzhalter, er ist unser aller Meister. Krass. Und Hinweis 10a ist einfach die Zahl 2.71828. Okay, also ich habe gerade ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeguckt, man kann sich die Leichtermerken tatsächlich mit E's 1 durch 0 Fakultät plus 1 durch 1 Fakultät plus 1 durch 2 Fakultät plus 1 plus 3 Fakultät plus 1 durch 4 Fakultät und so weiter. Mhm. So kommt man auf diese Zahl. Genau, so eine, das ist halt so eine Reihe, die sich damit ergibt. Ja. Also der Bildungsauftrag hat definitiv geholfen, weil ich habe stark das Gefühl, dass ich den definitiv kennen sollte und eben ab sofort werde ich ihn nicht vergessen. Ja, ich finde es vor allem eigentlich interessant, dass du Laplace und Bernoulli kennst, aber Euler nicht. Euler sagt, der sagt, hat mir jetzt irgendwie nichts gesagt, der Name. Mhm. So, aber egal. Also Laplace könnte ich dir auch jetzt sofort sagen, so, ah ja, das ist der Würfel mit den gleichverteilten Chancen, aber bei Euler tat ich mich jetzt echt schwer. Naja gut, Laplace-Transformation ist dann auch so ein Klassiker und na gut. Naja, egal. Gut. Sehr cool. Danke. Ja, vielen Dank für die nette Mail. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und es ist immer gut, wenn ihr dem Philipp die Hinweise und mir die Antworten schickt. Ne? Das war immer Danke. Wunderbar.